gutes Land, das verlässt man nie. Tag für Tag. Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter der freien Marktwirtschaft. Abgekoppelt vom Markt und befreit vom Überlebenskampf oder Erfolgsdruck wurde auf Programm für die Macher und nicht für den Hörer gestaltet. Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter der freien Marktwirtschaft. Deshalb habe ich mich entschieden, die Chance, die ein privater Sender bietet, wahrzunehmen und mich den Herausforderungen des Marktes zu stellen. Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter der freien Marktwirtschaft. Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter der freien Marktwirtschaft. Es begann mit 1000 Mann, es kamen immer mehr. Unterrecht war gutes. Wird sich der Übergang von der Bonanza-Marktwirtschaft zur Radioleidenschaft anhören, wenn die Schamoni-Welle 100,6 am Freitag um 19 Uhr vom Original, dem echten Radio 100, abgelöst wird. Im Augenblick haben wir alle Schwierigkeiten, uns so richtig zu unterscheiden. Der Moderator des Stadtradios vom SFB verwechselte uns sogar und kündigte einen Bericht von der Pressekonferenz von Radio 100 an. Um einmal ganz ehrlich zu sein, Schamonis kaltes Buffet auf seiner heutigen Pressekonferenz war um Längen besser, als was wir unseren Kollegen auftischten. Aber wie er ganz richtig sagte, die Entscheidung fällt beim Wort. Und das übergebe ich jetzt an Suse und Micha. Die haben sich nämlich auf der Pressekonferenz den Bauch vollgeschlagen und gerade so viel Sekt gesoffen, dass sie noch in der Lage waren, einen Beitrag abzuliefern. Vorneweg, Ulrich S. ist uns sympathisch. Wenigstens seit heute Morgen. Da stand er nun in seiner Sendevilla, Richtung Halensee, Richtung Zukunft, Richtung Radio. Stand umkränzt von Lebkuchenherzchen, stand umtost von Champagner in Niagara-Mengen, stand Rede und Antwort. Er ist unser Feind nicht mehr. Ulrich Schamoni. Heute Morgen, 11 Uhr früh, ein Mann tritt aus dem Dunkeln. Radio 100s Zwangsgatte präsentiert einer gierigen Journalistenmeute seine neue Spielwiese. 100,6 heißt das Kind, das übermorgen erstmals in den Äther spuckt. Schamoni selbst spuckt vorerst große Töne. Begleitet vom Gerassel der Eiswürfel in den Sektkübeln, untermalt vom Magenknurren der hungrigen Presse, gibt er sich aufgekratzt. So aufgekratzt, dass man ihn einfach lieb haben muss. Hier spielt ein großer Junge Eisenbahn, hier macht sich der Ritter von der traurigen Gestalt ein Ostergeschenk. Hier glaubt sich jemand selbst, was er da sagt. Uns, die wir hier ganz offiziell Betriebsspionage betreiben dürfen, zielt's direkt in den Solarplexus. Ich wohne unterm Dach, Juche, krakeelt Schamoni selig und beschreibt die Philosophie des schmucken Funkpalasts. Oben sitzt der Lenker, in der Mitte die Denker, unten die Banker. Vorsichtiges Gelächter. Schamonis Bauch wackelt mit. Und was aus dessen Tiefenbisse als Wischiwaschi-Information getümmelt ist, präzisiert nun einer, der dafür und für teures Geld eingekauft wurde. Nennen wir ihn Gigi. Georg Gaffron, Eigentext, 2 Journalistenpreise, tritt an die Front. Denn als solches enttarnt sich im Folgenden das schamonische Projekt. Hemmungslos durchgestylt in marktwirtschaftlicher Schildkrötenformation, quasi ein Hamburger Shop fürs Ohr. 100,6 will alles. Und das möglichst radikal. Will der Trivialität der Öffentlich-Rechtlichen, die Gaffron als Ehemaliger kennt, Paroli bieten. Will sämtlichen Hörergruppen befriedigen und diese befrieden. Will alles, was noch kein Sender geschafft hat, und das alles wahrscheinlich auch noch mit der Gnade Gottes. Nicht nur, dass unser Papst Johannes Paul II. Milde auf Schamonis Schreibtisch herablächelt. Auch die Wirtschaft grinst sich eins. 37 Mittelstandsgesellschafter pushen das neue Projekt, das durch Gaffrons gnadenlose Strategie wiederum die Wirtschaft pusht. Die Idee, eine Idee besser zu sein, heißt des Chefredakteurs Devise. Wirtschaftswildwuchs in Wildwestmanier. Freie Ellenbogenkämpfe in einem freien Land durchsetzen ein Programm, das von Halbheiten und Reklame lebt. Und die ist nicht mal genau erkennbar. So freudvoll wie unter G. Gaffrons Regie wurde Schleichwerbung selten propagiert. Und das scheint das einzig Neue an Schamonis Konzept. Drei Männer. Tabuzonen gibt's bei Schamonis 100,6 Sender wohl keinem. Bis ins hörerliche Ehebett wagen sich die 100,6er vor. Nächtens gibt's Partnerberatung. Im Morgengrauen übernehmen Moderatoren einen ganz persönlichen Weckdienst. Tagsüber jagen sich die munteren Gewinnspielchen und als Krönung glänzt beim kabelrahtlich verordneten Sendeschluss das Lied der Deutschen, die Nationalhymne, Punkt 18:57, das Tag für Tag. Einigkeit und Recht und Freiheit trennen also 100,6 von Radio 100, rein sendezeitmäßig gesehen. Ab Freitag tummeln die beiden ersten Berliner Privatsender sich endlich auch praktisch auf derselben Frequenz. Und während Ulrich Schamoni im allgemeinen Freudentaumel heute Morgen unsere Fragen mit einem strahlenden »Hört doch einfach mal rein« abwürgte, gab der Chefredakteur Gaffron sich äußerst brüderlich. »Wir Privaten müssen doch gemeinsam gegen die Öffentlich-Rechtlichen ansenden«, plauderte er ganz im Sinne der freien Marktwirtschaft und der Nationalhymne und schoss noch ein paar Tipps für den Kommerzboxkampf nach. »Euer Ziel«, verkündete Georg Gaffron, »euer Ziel muss doch auch Erfolg heißen, oder was?« Unser Ziel nach diesem doch eher unerwartet radikalem Schulterschluss Schreck, allerdings hieß erst einmal kaltes Buffet. Und da gab's jede Menge Namen der unterstützenden Edelfirmen, Berliner Leber, ganz viel Rollmops und zusätzlich eine Kost, die uns selbst jetzt noch schwer im Magen liegt. Da klang aus allen Boxen die Vorzeige-Trockenübung aus dem benachbarten Studio. Das also, was den Berlinern bald den Tag versüßen soll. Fröhlich hustend hüpft ein Moderator nach den Takten von Berliner Luft, Luft, Luft dem Hörer fast ins Ohr. Die an den Froschplaketten kenntlich gemachten Schamoni-Redakteure wippten mit und verwiesen darauf, dass sich das alles noch viel knallhärter, viel bombastischer, viel unglaublicher entwickeln würde. Nachsatz 1. Wir haben uns in der Berichterstattung zum Thema um Objektivität bemüht. Ehrlich. Nachsatz 2. Bei der schamonischen Schiffstaufe am Freitag solle Wilhelm A. Kevenich, unser Innensenator, oder seine Gattin Marianne Kevenich den ersten Regler im Studio aufziehen. Frohes Schaffen. Wie man hören konnte, sind die Männer also wieder da. Und was macht Papst wohl mit den Straps, wie es so süffisant auf einem der Schamoni-Aufkleber heißt? Ich hätte da noch so einige Ergänzungen. Zum Beispiel, was hängt da lose in der Hose? Oder wie kommen die Flecken auf die Decken? Oder ganz richtig, wie gut ist Fett im Bett? Und na, als Ausgleich sozusagen für die Strapse, was macht die Mama mit dem Hammer? Jetzt müssen wir aber wieder ernst werden.